haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Galerie der Toten. In der Zeitung las ich von der Dollarschwäche und den ratlosen Politikern. Ich war froh, keine amerikanischen Kunden zu haben, auch wenn ein schwacher Dollar immer noch besser als gar kein Dollar ist. In meinem Büro erschienen zwei Gestalten, denen man ansah, dass sie in ihrem Leben oft vergeblich den harten Währungen hinterherrannten. Der Mann sah aus wie ein heruntergekommener Manager und die Frau trug Klamotten, die andere Leute bestenfalls noch in der Garage zum Ölwechsel trugen. Den linken Arm trug sie in Gips. Er war vollgeschmiert mit idiotischen Sprüchen. Befassen Sie sich auch mit Einbrüchen? Bei uns wurde nämlich eingebrochen. Dafür ist die Polizei zuständig. Die Polizei können wir nicht einschalten. Ja, also in unserer Wohnung, also genau in meinem Atelier. Ich bin nämlich Kunstmalerin. Also in meinem Atelier, das gehört natürlich zur Wohnung, also in diese Wohnung, da wurde eingebrochen, nicht? Na und? Passiert täglich in dieser Stadt. Aber es werden nicht täglich wertvolle Bilder gestohlen. Ne? So ist das also. Man hat ihre Bilder geklaut. Lag in der Wohnung nichts Wertvolleres herum? Ja, also die Bilder sind wertvoll. Sehr, sehr sogar. Frau Vanzetti. Frau Vanzetti hat sie gemalt, ne? Nie gehört. Ich bin Frau Vanzetti. Tatsächlich? In gewissen Kreisen genießt sie einen enormen Ruhm. Tja, die Welt ist voller Kreise. Aber ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Gehen Sie zur Polizei. Die genießen auch in gewissen Kreisen einen enormen Ruhm. Bei mir allerdings nicht. Ja, bei uns eben auch nicht. Es ist nämlich so, die Bilder, die Frau Vanzetti malt, sind nicht echt. Ne? Wie kommt denn das? Fälschen Sie sich selber? Nein. Nein, das nicht, aber viele berühmte Maler. Ne? Ich arbeite für Kunstsammler. Es gibt zu wenige Originale auf der Welt. Manche Sammler geben sich auch mit Kopien zufrieden, ne? Also mit hochwertigen. Also Frau Vanzetti ist eine hochbegabte Malerin. Einige ihrer Imitationen von Alessandro Di Mariano Filippetti sind besser als die Originale, sag ich mal. Du kannst doch nicht erwarten, dass ein Privatdetektiv weiß, wer Filippetti war. Sandro Botticelli, berühmt für seine Engel. Sie gehören nicht dazu. Ja, verblüffend. Interessieren Sie sich für Kunst? Ich sagte ihm, dass ich täglich einen Kunstführer verspeise und einmal wöchentlich in einem Museum Schießübungen mache. Seine Augen weiteten sich und Frau Vanzetti kicherte. Sie schubste ihren Freund mit einem Klaps beinahe vom Stuhl. Dieser reagierte umgehend und kramte sein Scheckbuch hervor. Also, wir benötigen die Bilder dringend, ja? Es sind Auftragswerke. Weshalb malen Sie sie nicht nochmal? Ja, mit dieser Hand, das geht leider nicht. Doppelter Bruch des Unterarms und zwei Sehnen sind angerissen. Und ja, ich kann froh sein, wenn ich die Hand wieder richtig bewegen kann. Ja, und so schnell kann ich nicht auf die andere Hand umstellen. Also Sie verstehen sicher, weshalb die Polizei nichts davon erfahren darf, ja? Und natürlich darf unser Auftraggeber nicht erfahren, dass Sie die gestohlenen Bilder suchen. Also seien Sie diskret. Ja, ja, wenn Sie die Bilder wiederfinden, dann male ich Ihnen eines. Was Sie wollen. Na? Ich wusste nicht so recht, ob ich meinem kleinen Büro ein gefälschtes Bild anvertrauen sollte. Vermutlich hätte es ein wenig weiße Farbe an den Wänden bevorzugt. Aber glücklicherweise sind wir noch nicht so weit, dass Büros in der Verfassung festgeschriebene Rechte haben. Ich ging meine Kartei durch und fand die Adresse eines Mannes, der vor ein paar Jahren als Hehler tätig war und nach einem Gefängnisaufenthalt als Gärtner arbeitete. Er wusste sofort, wovon ich redete. Vanzetti? Kennt in der Szene jeder. Sie fälscht sehr gut und verkauft nur an Privatsammler, die genau wissen, was sie da kaufen. Arbeiten Sie noch ab und zu in dem Geschäft? Und Tulpen allein würde ich nicht satt. Sollen aber ganz gut schmecken. Ein schönes kleines Geschäft ab und zu mache ich noch immer. Können Sie sich mal umhören, wo die Vanzetti-Bilder jetzt sein könnten? Kein Problem. Für 400 mache ich alles. Sogar Tulpen essen, wenn Sie es wünschen. Ich fluchte und trampelte auf den Blumen herum, die er gerade noch liebevoll gegossen hatte. Doch er lächelte nur und wartete, bis ich ihm das Geld gab. Es waren 200. Er war zufrieden damit. Gauner wie er knöpfen täglich mehreren Leuten für kleine Dienste und Informationen kleine Beträge ab. So lässt es sich ganz gut leben. Ich erkundigte mich telefonisch nach einem Kunstkenner und wurde an eine Dame verwiesen, die mich in ihrem schmucken Haus empfing. Natürlich gibt es noch echte Sammler, aber wir sind langsam in der Minderzahl. Die Unechten wachsen wie Pilze aus dem Boden. Ihnen geht es um den Besitz, nicht um die Kunst. Sie kaufen alles, auch Fälschungen, wenn die Originale für sie unerreichbar sind. Ich habe ein Spezialgebiet. Ich sammle themenorientiert. Was denn? Schlachtengemälde oder Porträts von Schulkindern im ausgehenden 18. Jahrhundert? Oder vielleicht Stillleben mit Birne? Weder noch. Kommen Sie. Sie führte mich in einen riesigen Raum, der beinahe die Hälfte des Grundrisses des Hauses ausmachte. An den Wänden hingen Bilder, die tatsächlich nur ein Thema hatten. Nackte Menschen im Freien. Manchmal unschuldig, manchmal frivol und einige davon waren pure Pornografie. Frau Gerber, so hieß die Sammlerin, ging ganz nahe an eines der offenherzigen Bilder und begutachtete mit vorgestrecktem Kopf ein Detail, das zur spezifischen Anatomie des Mannes gehört. Sie lächelte. Ausgezeichnete Qualität. Eine solche Sammlung hätten Sie mir nicht zugetraut, oder? Naja, andere haben dafür Videos oder einschlägige Magazine. Der sexuelle Aspekt interessiert mich nicht. Aha. Ich finde die Kombination von Natur und Erotik enorm spannend. Aber das ist eine künstlerische Spannung, keine in der Hose. Sie schaute sich noch einige der Details auf den Bildern an. Ehe sie mir die wahren Hintergründe ihrer Sammlerlust offenbaren konnte, verließ ich die Privatgalerie und ging zurück in mein Büro. Auf meinem neuen Telefonbeantworter war zum ersten Mal eine Mitteilung drauf. Es war der als Gärtner getarnte Ganove, der mir mitteilte, dass jemand zu Spottpreisen Bilder der Vanzetti anbot. Er hinterließ eine Adresse, bei der ich auf den Verkäufer treffen sollte. Stattdessen traf ich auf ein Polizeiauto und einen Leichenwagen. Ich atmete tief durch und ging einmal um den Block herum. Als ich zurückkam, war der Leichenwagen immer noch da. Die Polizei hatte ihre Arbeit bereits verrichtet. Ich tat so, als würde ich jemanden anderen suchen und trampte in die Wohnung, die erkennungsdienstlich bearbeitet wurde. Na, Maloney, wieder mal ganz zufällig da, wo jemand unfreiwillig den letzten Atemzug gemacht hat. Klingt ja richtig poetisch. Möchten Sie nächstes Jahr beim Klagenfurter Wettlesen mitmachen? Falls Sie etwas von dem jungen Mann wollten, der hier gelebt hat. Gehaust wäre das bessere Wort. Er ist tot. Riechen Sie das, Maloney. Alles verschimmelt. Die Wohnung ist voll von Unrat. Tatsächlich. Vielleicht liegt in einer Ecke auch noch Professor Unrat herum. Wir haben hier keinen Professor gefunden, nur einen jungen Mann. Erschossen. Liegen in der Wohnung Bilder herum. Eine Leiche genügt Ihnen wohl nicht, Maloney. Sie muss auch noch gebildet sein und Kunstliebhaber. Hier in der Wohnung liegen aber nur stinkende Essensreste und Erbrochenes herum. Er zeigte mir die Wohnung. Es stank bestialisch. Sie war nur behelfsmäßig eingerichtet und man sah sofort, dass sich ihr Bewohner nichts machte aus einem gemütlichen Heim. Es gab keine Hinweise darauf, dass der Tote etwas mit den gestohlenen Vanzetti-Bildern zu tun hatte. Ich besuchte meine Klientin. Sie waren aufgeregt, aber nicht sonderlich erfreut über die Neuigkeiten. Ja, und keine Spur von den Bildern. Also, das ist schlecht. Also, das ist ganz schlecht, ist das. Unser Kunde möchte die Bilder nächste Woche abholen. Das ist eine Katastrophe. Ich verliere meinen guten Ruf. Möchten Sie lieber Ihr Leben verlieren wie der kleine Gauner in der verschimmelten Wohnung? Glauben Sie, dass Frau Vanzetti in Gefahr ist? Das kann ich nicht ausschließen. Ich kann auch nicht ausschließen, dass Ihr Auftraggeber etwas mit der Sache zu tun hat. Oh? Nee, das glaube ich nicht. Das war dumm. Jetzt weiß er es. Und wer ist dieser Moro? Ein Galerist. Er vermittelt uns die Kunden. Und wen hat er Ihnen vermittelt? Das dürfen wir nicht sagen. Wenn Sie ihn besuchen, dürfen Sie auch nicht den Anschein erwecken, dass Sie etwas von Moros Geschäften wissen, weil sonst verlieren wir alles. Also, alles. Die Galerie Moros sah edel aus. Im Inneren roch es nach gar nichts. Nicht einmal nach Geld. Es war die neutrale Atmosphäre, auf die zwielichtige Geschäftsleute so großen Wert legen. Sie suchen also nichts Bestimmtes. Haben Sie vielleicht etwas Dekoratives für ein kleines Büro? Dekorativ? Sie. Vielleicht sollten Sie sich eine neue Tapete an die Wand kleben. Keine schlechte Idee. Haben Sie sich auf eine spezielle Epoche spezialisiert? No, keine Epoche. Aber ich stelle nur Bilder von Totenmalern aus. Habe ich mir immer gewünscht. Eine Galerie der Toten. Sind Sie Maler? Nein, ich bin allergisch auf Pinselhaare. Muss immer niesen, wenn ein Van Gogh mein Büro betritt. Ganz unter uns. Ich mag lebende Maler nicht. Sie sind mir zu gegenwärtig. Es gibt nichts Schlimmeres als Vernissagen, bei denen der Künstler herumsteht und säuft. Künstler stören bei einer Vernissage ungemein. Finden Sie nicht auch? Während er dies sagte, betrat ein Mann die Galerie, der aussah wie einer dieser noch lebenden, irgendwie und irgendwo zwischen Ölfarbe und Palette gestrandeten Maler. Er vernahm die Worte Moros und mischte sich gleich heftig in unsere amüsante Diskussion. Das ist eine Frechheit. Ohne Künstler gäbe es keine Galerien, keine Galeristen und schon gar keine Vernissagen. Aber Leute wie Sie haben den Kunstverstand in der Brieftasche zwischen gefälschten Schecks. Sie sind ein Totengräber der Kunsten Schecks. Leute wie Sie, Moro, sollte man durch eine Druckpresse lassen und dann als Reprint in die Toilette hängen. Schon gut, Billiger. Füllen Sie mit Ihren besoffenen Statements die Feuilletonseiten der Zeitungen, aber bitte verpesten Sie nicht die Luft in meiner Galerie, ja? Tausende von Künstlern haben ihr Leben gegeben, um uns Bilder zu hinterlassen. Uns allen, den Menschen. Und was machen Leute wie Sie, Moro, aus diesem Vermächtnis? Ein Hobby für reiche Idioten. Kennen Sie Frau Vanzetti? Und ob ich sie kenne. Und ich weiß auch, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient. Das ist Prostitution, was sie macht. Solche Leute freveln die Kunst. Eine Gesellschaft, die Falsifikate zur Kunst erhebt, ist dem Untergang geweiht, weil sie selber nur noch ein Falsifikat ist. Ich glaube nicht, dass das den Herrn interessiert. Billiger, hauen Sie ab, Billiger. Vai via. Sie stritten noch etwas weiter. Ich versuchte, mich in der Galerie umzuschauen und warf einen kurzen Blick in die hinteren Räume, konnte aber keine gefälschten Botticelli-Engel sehen. Ich verließ die beiden Streithähne und ging zur Polizei. Haben Sie die Geschichte mit diesem O.J. Simpson gelesen, Maloney? Ein Fußballstar als Mörder. Tolle Sache, finden Sie nicht auch? Allein die Anwälte kosten über $1 Million. Die würden für ihren Tagessatz Maloney nicht mal das Faxgerät einschalten. Dafür haben die auch Polizisten, die nicht so schlampen wie Sie und Ihre Kollegen. Wir sind Profis, Maloney. Hundertprozentig. Soll ich es Ihnen beweisen, Maloney? Nur zu. Was wissen Sie über den Toten in der stinkenden Wohnung? Haha. Er hieß Martin Grünenfelder, drogensüchtig, saß mehrere Strafen wegen Drogendelikten ab. Ein kleiner Fisch. Und der Mörder? Ja. Wir haben noch nicht alle Spuren ausgewertet. Es gibt keine Zeugen. Niemand will was gesehen oder gehört haben. Typisch. Wenn das so weitergeht, müssen wir dazu übergehen, Tiere und Pflanzen zu befragen. Glauben Sie übrigens, dass der Einschlag dieses Kometen auf dem Jupiter Einfluss auf die Erde hat? Vielleicht Strahlen oder so etwas? Als Polizist befasst man sich täglich mit ganz unterschiedlichen Dingen, Maloney. Würde Ihnen auch gut tun. Er erzählte mir stolz, wie er täglich Kreuzworträtsel löste, Pflanzen goss und andere geistig anregende Tätigkeiten ausübte. Ich beglückwünschte ihn zu seinen Hobbys und ging zu der Frau, die nackte Körper sammelte. Künstlerische, wohlgemerkt. Billiger? Und ob ich den kenne? Er ist Kunstkritiker. Seine Kolumnen sind berühmt. Er wettert seit Jahrzehnten gegen Kunstsammler. Er verlangt, dass wir unsere Kunstschätze der Allgemeinheit zugänglich machen. Kunst müsse öffentlich stattfinden. Kunst müsse in den Trams hängen, in den Wartesälen, in Restaurants. Ich weiß nicht, Maloney. Können Sie sich all meine Gemälde in Trams vorstellen? Wissen Sie, ich kann mir so ziemlich alles vorstellen. Hier, schauen Sie. Habe ich neu aufgehängt. Von einem Japaner. Hervorragende Pinselführung, finden Sie nicht auch? Neben der Pinselführung fiel mir auf dem Bild auf, dass es mehrere nackte Menschen zeigte, die auf einer Frühlingswiese miteinander kopulierten. Frau Gerber schaute das Bild andächtig an und lächelte. Meine Klienten saßen ratlos in einer Gartenwirtschaft und bestaunten die Schwäne auf dem See. Ich erzählte ihnen, was ich alles unternommen hatte und wie ich mir die ganze Sache vorstellte. Nein, nein, also das glaube ich nicht. Unser Kunde ein Mörder? Na, undenkbar. Nein, Maloney, da bin ich ganz sicher. Ist völlig unmöglich. Ja. Dieser Mann, der tut so etwas nicht. Der kann sich ja alles kaufen, was er will. Ich meine, wozu soll er da jemanden ermorden, nur um günstiger an ein paar Bilder zu kommen? Also, vielleicht ist er gar nicht so reich, wie Sie glauben. Na, und ob der reich ist, da gibt's gar keine Zweifel. Kennen Sie Billiger? Ja, natürlich. Ja, er hat schon mehrmals gedroht, mich anzuzeigen. Aber die Bilder, die ich male, die gehen alle in Privatbesitz. Und die Leute haben kein Interesse, das an die große Glocke zu hängen. Ja, Billiger ist ein Fanatiker. Er wäre selber ein Sammler, wenn er genug Geld hätte, ne? Na, da bin ich sicher. Aber er hat kein Geld. Er trinkt und spielt. Glauben Sie vielleicht, dass Billiger etwas mit dem Mord zu tun hat? Ich sagte ihm, dass es berufenere Leute gäbe, die sich mit Glaubensfragen auseinandersetzten. In meinem Büro traf ich auf einen Mann, der täglich mit Treu und Glauben konfrontiert war. Oder besser gesagt, mit den Schattenseiten der Treue und des Glaubens. Als wir den Toten fanden, da fragten Sie doch nach Bildern, Maloney. Und ob ich das tat, haben Sie unter der Matratze welche gefunden? Nein, aber eine Adresse und eine Telefonnummer. Der Tote trug sie bei sich. Sagt Ihnen der Name Billiger etwas? Klingt vielversprechend. Er ist Kunstkritiker. Weshalb hatte der tote Yankee Billigers Adresse notiert? Vielleicht malte er heimlich. Darauf deutet nun wirklich nichts hin. Nein, nein, nein, Maloney. Da steckt etwas anderes dahinter. Wenn ich nur wüsste, was. Sie verheimlichen mir doch nicht etwas, Maloney, oder? Ich erzählte ihm eine hübsche Geschichte von zwei Giraffen, die heimlich aus dem Zoo geflohen waren und die für einige Unruhe gesorgt hatten, bis man sie vor einem Haus einfing. Die Giraffen hatten sich im zweiten Stock durch ein Fenster einen Tierfilm im Fernsehen angeschaut. Walt Disney, der alte, tote Reaktionär, hätte seine Freude an der Geschichte gehabt, nicht aber der Polizist. Er verließ grollend mein Büro. Ich ging zu Billiger und konfrontierte ihn mit dem, was ich soeben erfahren hatte. Na und? Ist es verboten, die Anschrift fremder Personen mit sich herumzutragen? Verboten nicht, aber manchmal tödlich. Sie glauben doch nicht, dass ich den Junkie wegen meiner Adresse getötet habe. Wie kommen Sie darauf, dass er Junkie war? Sagten Sie das nicht gerade? Nein, jetzt aber raus mit der Sprache, Billiger. Sie kannten den Toten. Also gut, ja, ich kannte ihn. Er ist in der Nachbarschaft aufgewachsen, dann verschwand er plötzlich. Ich hörte, dass er Drogen nahm. Vor etwa einem Jahr traf ich ihn zufällig unten am Fluss. Sie wissen schon, wo. Er sah fürchterlich aus. Ich finanzierte ihm einen Aufenthalt in einer Klinik in Spanien. Es ging ganz gut, dann kam er zurück und schon wenige Wochen später hing er wieder an der Nadel. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Billiger? Erwarten Sie, dass ich in Tränen ausbreche? Ich gab ihm den Auftrag, bei Vanzetti einzubrechen und die Bilder zu stehlen. Ich wollte etwas gegen sie in der Hand haben. Und dann töteten sie den jungen Mann, weil er ein unliebsamer Zeuge war. Quatsch! Ich wusste gar nicht, ob er tatsächlich eingebrochen hatte. Er meldete sich nicht mehr bei mir. Ich las in der Zeitung, dass er tot ist, aber mehr weiß ich nicht. Hat man die Bilder nicht bei ihm gefunden? Und diese Geschichte soll ich Ihnen abnehmen? Sie sind intelligent genug, um selber zu entscheiden, ob Sie soeben die Wahrheit gehört haben oder nicht. Ich besuchte Frau Vanzetti. Sie versuchte verzweifelt, mit der rechten Hand zu malen, doch ihrem Gesicht sah ich an, dass es nicht klappte. Ich erzählte ihr von Billigers Geständnis. Das sieht ihm ähnlich. Aber ich glaube nicht, dass er ein Mörder ist. Leute wie Billiger, die bellen nur ein Leben lang. Rücken Sie endlich mit dem Namen Ihres Kunden heraus, bevor noch viel Schlimmeres passiert. Jetzt spielt es sowieso keine Rolle mehr. Wenn er die Bilder nicht kriegt, wird er nie wieder etwas bei mir bestellen. So sind Leute wie Georg Ebnöter immer höflich, aber bei schlechtem Service, da hörst du nie mehr etwas von ihnen. Ne? Ebnöter, der schwere Nöter? Berufsplayboy und einer der reichsten Onkels der Stadt. Mhm, genau, der. Er hat vor ein paar Jahren damit begonnen, sich eine riesige Sammlung alter Meister zusammen zu kaufen. Nicht? Aber Botticelli gefällt ihm besonders. Aber es hat ja fast keine Botticellis auf dem Markt. Und deshalb kam er zu mir. Ne? Ich bedankte mich und verbrachte mehrere Stunden damit, Georg Ebnöter zu beschatten. Lange Zeit geschah überhaupt nichts Auffälliges und Ebnöter bestätigte das Gerücht, wonach es nichts Langweiligeres gibt, als Lebemännern beim Leben zuzuschauen. Ich wollte schon zurück in mein Büro, als Ebnöter die Galerie eines Mannes betrat, der dafür bekannt war, dass er am liebsten tote Meister ausstellte. Ebnöter lud einige große Gegenstände in seinen Wagen. Es waren zweifellos Bilder. Ich stoppte einen Streifenwagen, der zufällig vorbeifuhr. Die Polizisten stoppten Ebnöter und ich stellte Moro zur Rede. Das wäre ein tolles Geschäft geworden, ein wirklich tolles Geschäft wäre das gewesen. Für Sie toll, für einen kleinen Junkie tödlich. Ma, der hätte sowieso nicht mehr lange gelebt. Mit ähnlich dummen Sprüchen haben Leute schon Massenmorde gerechtfertigt. Er hat mir die Bilder angeboten, ja? Ich wusste sofort, dass es Vanzettis Fälschungen waren. Ebnöter nahm an, dass ich das Geld Vanzetti weitergab. Die Versuchung war einfach riesig, aber der Junkie erkannte mich. Er sagte, dass er Billiger kennt. Ich konnte ihn doch nicht einfach am Leben lassen, das verstehen Sie doch, oder? Ich sagte ihm, dass es für Kerle wie ihn höchstens noch verständnisvolle Richter gab. Er fand allerdings keine und kriegte die Höchststrafe. Frau Vanzetti malte mir tatsächlich ein Bild. Keine Fälschung, sondern eine echte Vanzetti. Das Bild hängt seither in meinem Büro. Es macht sich ganz gut neben all den Fliegen und Löchern. So geht das.